Mein König, unterwerft euch König Technik auf dem Thron und stellt euch der Moderne und bestellt per Telefon. Ihr stehet in den Bergen und seid technisch auf der Höhe und redet mit den Zwergen von Neuschwanstein übern See. Redet mit den Zwergen, redet mit den Zwergen, redet mit den Zwergen von Neuschwanstein übern See. Werf mich gerne König Technik auf den Thron und stell mich der Moderne und bestell per Telefon. Ich steh in meinen Bergen und bin technisch auf der Höhe und rede mit den Zwergen von Neuschwanstein übern See. Er rede mit den Zwergen von Neuschwanstein übern See. Er stellt seine Zodeppert an, hier König Ludwig II, schickt mir 10 Kilo Leitungsdraht, natürlich portofrei. Lampen und ein Dynamo für meine Lichtmaschine. Mein Bayern soll erleuchtendes Beispiel sein bis nach Berlin. Er unterwirft sich gerne König Technik auf dem Thron und stellt sich der Moderne und bestellt per Telefon. Alle Lampen und ein Dynamo für seine Lichtmaschine. Sein Bayern soll erleuchtend Beispiel sein bis nach Berlin. Den Schwanensee aus Lohengrin mit Sonnenuntergang, Fontanhäuser den Wanderstab, von hier bis Rom so lang. Ich brauche einen Kompass für die Venusgottenfahrt und einen Tacho für den Ich stehe in den Bergen und bin technisch auf der Höhe und rede mit den Zwergen von Neuschwanstein übern See. Bald kommt die neue Lichtmaschine und sie macht sonnenklar. Die neue Zeit bricht dann am liebsten in Bavaria. Die neue Zeit bricht dann am liebsten in Bavaria.